Scheiß ist am Lügen, ja ich slende dich Pinocchio. Ich bin aus dem Süden, treff ne Bitch aus Tokio. Das kein Hokus Pokus, das ein Porsche Turbo. Deine Freundin ist ein Fan, sie will ein Foto. Ja ich surf, ich bin Turk, lass deine Feelings hurt.